Guten Abend, Ill. Herr Bürgermeister. Heute Abend ist Gemeindeversammlung im Goldenen Apostel, im Theatersaal. Ich komme. Wir behandeln Ihren Fall. Wir sind in einer gewissen Zwangslage. Finde ich auch. Wenn Sie reden wollen, müssen wir das Ganze eben ohne Gemeindeversammlung machen. Verstehe. Nun? Ich bin froh, eine offene Drohung zu hören. Ich drohe Ihnen nicht, Ill. Sie drohen uns. Wenn Sie reden, müssen wir dann eben auch handeln. Vorher. Ich schweige. Wie der Beschluss der Versammlung auch ausfällt? Ich nehme ihn an. Schön, dass Sie sich dem Gemeindegericht unterziehen, freut mich, Ill. Ein gewisses Ehrgefühl glimmt noch in Ihnen. Die Presse ist nämlich dabei. Die Presse. Auch der Rundfunk, das Fernsehen. Eine heikle Situation. Nicht nur für Sie, auch für uns, glauben Sie mir. Sie geben den Vorschlag der Dame öffentlich bekannt? Nicht direkt. Nur die Eingeweihten werden den Sinn der Verhandlung verstehen. Dass es um mein Leben geht. Wäre es nicht besser, wenn wir dieses Gemeindegericht gar nicht erst versammeln müssten? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe meinen Revolver mitgebracht. Hier. Danke. Er ist geladen. Ich brauche ihn nicht. Wir könnten dann der Dame sagen, wir hätten sie abgeurteilt und erhielten das Geld auch so. Es wäre doch nun eigentlich ihre Pflicht, mit ihrem Leben Schluss zu machen, als Ehrenmann die Konsequenzen zu ziehen. Schon aus Gemeinschaftsgefühl, aus Liebe zur Vaterstadt. Bürgermeister, ich bin durch eine Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet, spürte bei jedem Anzeichen des Wohlstands den Tod näher kriechen. Hättet ihr mir diese Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten, würde ich den Revolver nehmen, euch zuliebe. Aber nun schloss ich mich ein, besiegte meine Furcht. Allein. Ihr müsst nun meine Richter sein. Ihr könnt mich töten. Ich klage nicht, protestiere nicht, wehre mich nicht. Aber euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen. Schade, Sie verpassen die Chance, sich reinzuwaschen, ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Doch das kann man von Ihnen ja nicht verlangen.